1 Live. 4. Dir und euch ein Hops 1-2. Ich habe hier einen ganz blöden Hall in meinem Kopfhörer. Da müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Einen wunderschönen guten Abend dir und euch zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, wobei ich zunächst mit eher gedämpften, sanften Tönen anfangen möchte. Ich habe vor kurzer Zeit ein sogenanntes Remix-Album entdeckt von einem Produzenten aus Brooklyn. Der nennt sich Shigeto, Full Circle Remixed. Es hat mir so gut gefallen, dass ich mich auch um das Originalalbum Full Circle eben bemüht habe, das bereits Ende letzten Jahres erschienen ist. Das habe ich jetzt hier und daraus möchte ich zunächst einen Titel spielen. Shigeto hier mit Look at All the Smiling Faces aus seinem Full Circle Album. Fenster. Of you, you darn the darksome parts of me. We win, win, win. Tell something like a quilt or cruise, all patch of me and swatch of you. We wrap up to a sparrow tree, love with crying birds for fruit. Oh, so a sparrow tree, love with crying birds for fruit. Oh, so a sparrow tree. WC Woods, you dress in galash green, topiary. Birds and topiary bees, jewels bring your jars of shells and bring a volume of your pet ghost's poetry. Don't you try to hide it from me. So a sparrow tree, love with crying birds for fruit. Oh, so a sparrow tree. Good. 1 Live 4, jetzt ist wieder alles okay hier. Angaben zu den Titeln gleich. Southwestern sky and a storm pushed pushes by with a sigh. Sand crossed the great desert plains. I have visions of you in the rain. There's a road that leads to brotherly love, and all that is good is above. Live 4. Ich hatte, als ich euch vor einigen Minuten begrüßt hatte, handfest Sorge, dass ich alles, was ich hier heute sage, in meinem Kopfhörer, den ich hier umhabe, möglicherweise die ganze Nacht hindurch doppelt hören würde. Es gibt tatsächlich manchmal Effekte, die glücklicherweise auf Empfängerseite bei euch nicht hörbar sind, die aber unser Eins dann doch etwas irritieren können, denn doppelter 4, das wäre des Guten oder im Zweifelsfall auch des Schlechten für mich dann zu viel gewesen. Hatte mich innerlich schon so auf eine schweigende Sendung eher eingerichtet, aber so weit ist es dann doch nicht gekommen. Es war der berühmte eine Knopf hier, der versehentlich gedrückt war und nicht hätte gedrückt sein dürfen. Jetzt also nochmal hier in Reinschrift gewissermaßen Shigeto aus Brooklyn, Full Circle, das Album, das Remix-Album soeben erschienen. Ich habe, wie gesagt, aus dem Original was gespielt, unter anderem mit Remixen von unserem Freund Mike Slott oder auch Om Unit. Dann kam eine Band Long Live. Das war so eine wunderschön, leicht ins Abstrakte gehende, etwas hippiesk geratene Folk-Komposition, wenn man so will. Diese Gruppe kommt aus Kanada, besteht im Prinzip aus einem Duo um Dan Goldman und eine Frau mit dem etwas kurios anmutenden Namen Daniela Gesundheit. Da könnte man fast spekulieren, dass ihre Vorfahren vielleicht irgendwann auch mal hier in Good Old Germany gehaust haben. Long Live haben jetzt ein Album namens Snowblink veröffentlicht, auf dem sie prominente Unterstützung erhalten von Musikern, die ansonsten im Umfeld von Gruppen wie Deerhoof oder Devendra Benhart oder auch den Dirty Project tätig sind. Nach Long Live habe ich so ein bisschen Downbeat gespielt, sehr soft, leicht kosmisch, von einem Artist namens Deep Shock. Der Titel heißt White in Blue und bereits in der letzten Sendung habe ich diesen Verbund von Beatmakern, Beatmachern aus Litauen, dazu gehört Deep Shock nämlich, vorgestellt, die sogenannten Renegades of Bump. Und aus dieser Compilation, die übrigens im Netz frei zugänglich ist, habe ich Deep Shock gespielt. Und gerade verklungen ist eine britische Band mit einem schwedischen Sänger in London beheimatet, Sam Kill 2. Mit atmosphärischen Rocksongs, die so leicht immer auch mal ins Kammermusikalische, vielleicht auch Folkige, könnte man sagen, gehen. Eine sehr angenehm zu hörende Platte ist das Pretty Ugly, heißt sie. Und ist erschienen auf dem Label Rocket Girl, das in all den Jahren, so in den letzten 10, 12 Jahren, ich hier immer wieder sehr, sehr gerne gespielt habe. Sam Kills 2. So, jetzt machen wir mal weiter mit etwas rhythmischeren Angelegenheiten. Das hier ist ein Titel von Maceo Plex. Er heißt Your Style. Thank you. feels complete. Feels complete, baby. Desperate for your love, I can't sleep. I can't sleep, baby. I got all the love that you need. Seit einer ganzen Weile laufen mir so House-Tracks über den Weg, die nicht nur einfache Vocals haben, sondern deutlich verstrahlte Vocals. Und das gibt diesen Tracks irgendwie so eine narkotische Wirkung. Hätte ich die Wahl, würde ich das Ganze Narcotic House in dieser Sekunde nennen. Maceo Plex, der im Übrigen früher sich Matrick genannt hat und mit seinem Album Live Index im letzten Jahr, das habe ich aber gelesen, das Album selber ist mir gar nicht in die Hände gekommen, so etwas wie eine Wiedergeburt, eine Hochgelobte erlebt hat. Maceo Plex hier mit Eurostyle. Ein Duo aus Kanada, Footprints, Utopia, hier im Ewan Pearson Remix. 1 Live 4, das kanadische Duo Footprints mit dem Titeltrack seiner aktuellen EP Utopia im Ewan Pearson Remix. Wir kommen zum Trompeter Greg Paulus. Trompeter zumindest ist er, wenn er in der Liveband von Matthew Deer zugegen ist. Daneben produziert er aber auch eigene Tracks. Da gibt es aktuell die Nighttime EP. Zudem wird Greg Paulus auch auf der nächsten DJ Kicks Compilation zu hören sein. Und der Titeltrack seiner aktuellen EP Nighttime, den hören wir im Crazy P Remix. Hinter Crazy P steckt ein meines Wissens Duo aus Manchester, das sich ehemals Crazy Penis genannt hat, damit aber wohl Schiffbruch erlitt und den Penis dann eben abkürzte zum P. Crazy P Remix. Just come with me. 1, 2, 4, Tempo stimmt, Bassline stimmt, eigentlich stimmt hier aus meiner Sicht alles bei Greg Paulus und seiner Nighttime-EP, besonders hier in diesem Remix von Crazy P, von denen ich vor Jahren mal, als sie wie gesagt noch Crazy Penis hießen, wie immer man das übersetzen will, durchgeknallter Schwanz vielleicht, ein fantastisches Hausalbum bekommen habe. Leider war es mir in der Zeit darauf, fiel es mir immer schwer, von ihnen wieder neue Tracks zu bekommen. Aber als Remixer sind sie mir immer wieder aufgefallen und zwar gut. Crazy P machen hier den Remix. Wenn ich die Euphoriewelle hier jetzt so ein bisschen radikal abgezogen habe, sorgt euch bitte nicht, denn in einigen Sekunden kommt hier was ganz Neues an Euphorie. Das habt ihr in diesem Jahr noch gar nicht erlebt. Wir reden möglicherweise, ich muss hier jetzt doch mal ein bisschen an der Hype-Schraube drehen, wir reden möglicherweise von einem Kandidaten fürs Album des Jahres, wechseln aber auch ein bisschen das Genre, gehen auf Schlagzeug, Bass, Gitarre. Diese Band habe ich aus Amerika kommend schon mit ihrem letzten Album rauf und runter gespielt. Das neue ist ein Drone Folk Doom Rock Album, wie ich es in dieser Form eigentlich noch nicht gehört habe. Jeder Ton abgeschmeckt. Die Stimme des Sängers, diese Natürlichkeit, wie das so rauskommt und gleichzeitig die Effekte, mit denen sie ganz leise an den Tracks drehen, um ihnen so etwas Meditatives zu geben. Einige Titel auf diesem Album gehen locker an die 7-8-Minuten-Grenze. Ich rede von der amerikanischen Band Arboretum, ihrem neuen Album The Gathering, auf dem Kultlabel Thrill Jockey Records erschienen. Normalerweise müssten wir heute 4-5 Stücke aus diesem Album spielen. Lassen wir es im Moment mal bei dem hier. When Delivery Comes, hier sind Arboretum. The climb up and over inches crest left us. gleich die Infos auf 1Live. Bis dahin ein Produzent aus Israel, Double Hill heißt er. Und sein Track Body Motion kommt so wie ein gefühlter Downbeat daher, ist aber letztendlich ziemlich coole Hausnummer. Bis gleich. 1 Live. Infos. Mit Peter Neuhaus um 23 Uhr. Erdogan fordert Türken zur Integration auf. Leverkusen verspielt Führung in Bremen und das Wetter wird morgen trockener. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat vor wachsender Ausländerfeindlichkeit in Deutschland gewarnt. Vor etwa 10.000 Landsleuten in Düsseldorf sagte er, eine solche Entwicklung werde in der Türkei mit großer Beunruhigung beobachtet. Erdogan forderte die in Deutschland lebenden Türken auf, sich zu integrieren. Gleichzeitig sprach er sich dagegen aus, sich völlig anzupassen. Die Veranstaltung in Düsseldorf wurde von einem Großaufgebot der Polizei gesichert. Es gab Demonstrationen der rechtsgerichteten Partei Pro NRW und von mehreren hundert Kurden. In der libyschen Opposition gibt es offenbar unterschiedliche Pläne. Ein Teil der Aufständischen hat einen Nationalrat eingerichtet, der die Ziele der politischen Revolution vertreten soll. Dieser Schritt richtet sich gegen eine Übergangsregierung, die der ehemalige Justizminister Libyens gegründet hat. Eine Oppositionsgruppe findet, dass es für eine Übergangsregierung noch zu früh ist. Erst müsse auch die Hauptstadt Tripolis vom Gaddafi-Regime befreit werden. In Tunesien hat es einen Wechsel an der Spitze der Übergangsregierung gegeben. Ministerpräsident Ghannouchi ist zurückgetreten. Er reagierte auf die Forderungen von Demonstranten. Bei neuen Protesten in Tunesien waren mindestens 3 Menschen gestorben. Zum neuen Regierungschef wurde der ehemalige Minister Essebsi ernannt. In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen unentschieden gespielt. In Bremen gab es ein 2:2. Leverkusens Kapitän Simon Rolfes ärgerte sich, weil sein Team eine 2:0-Führung nicht nutzen konnte. Dann haben wir uns so hinten reingestellt, hat keiner mehr vorne attackiert. Und ja, dann fliegen die Kirschen in den 16er und dann kann immer mal einer reingehen. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir uns darauf eingelassen haben, weil wir das Spiel klar im Griff hatten. Zuvor hatte Stuttgart 3 Punkte geholt. Der VfB siegte in Frankfurt mit 2:0. 1 Live. Sektorwetter. Der Regen lässt im Laufe der Nacht nach. Die Temperaturen sinken auf 4 bis minus 2 Grad. Die neue Woche startet trüb und mit etwas Regen. Es wird dann aber morgen trockener. Einzelne Wolkenlücken sind auch drin. Dazu die Höchstwerte in Arnsberg und Neuss 7 Grad, in Lünen 8 Grad. Am Dienstag noch oft wolkig, aber kein Regen mehr. Stauschau. Alles frei. Eins live. Vier. Ich möchte weitermachen mit einer Musik, einer CD, die ich letztens unter etwas kuriosen Umständen gehört habe. Ich dachte, hör sie einfach mal. Er saß bei mir am Rechner und hatte eine ganze Reihe von E-Mails zu beantworten und saß dann unterm Kopfhörer und was ich da hörte, gefiel mir. Wenngleich ich mich fragte, warum ist da ein Pianist, der zumindest was meine Einschätzung betraf, so ähnlich klingt wie Chick Corea, zum Beispiel auf alten Platten, der große Jazzpianist Chick Corea. Das war filigraner E-Piano-Jazz, der mir auf dieser Platte begegnete, aber ich stellte fest, dazu kann man gut schreiben. E-Mails beantworten. Dann aber änderte sich diese Platte, bekam einen eher elektronischen Aspekt und wurde zum Ende hin geradezu abenteuerlich fett im wahrsten Sinne des Wortes, bekam hausig elektroartige Anklänge. Und dann wurde ich doch stutzig und neugierig. Was höre ich denn da verdammt nochmal? Ein Projekt aus Belgien. 74 Miles Away. So heißt das Projekt und so heißt auch das Album, hinter dem eine Zusammenarbeit steckt zwischen einem Jazz-Trio um den belgischen Pianisten Pierre Akert und sein Trio eben. Dazu gesellen sich dann aber eben 2 Produzenten, Monkey Robot nennen die beiden sich, die zum Ende des Albums hin dann deutlich an Einfluss gewinnen. Wie sich das anhört, das wollen wir uns mal ganz kurz zu Gemüte führen, hier mit einem Titel, das ist gleichzeitig der Schlusstitel dieses Albums von 74 Miles Away.

Ein Duo aus Washington, Ladies and Gentlemen, Benoit und Sergio, die ich hier zuletzt schon gespielt habe, mit einer gänzlich anders geratenen Nummer, diese sehr elektroid, grüßt natürlich Gary Newman und seinen alten Hit Our Friends Electric. Boy Trouble heißt der Titel von Benoit und Sergio, auf dem DFA-Label jetzt soeben rausgekommen. It's been there times before. Will it be right? looking into this. I'm selfishly wanting you. Could it be that I found that some kurzer Break, hoffentlich wirklich nur ganz kurz, nachdem wir hier einen Mann gehört haben, der für mich wirklich ein absoluter Rising Star ist. Er kommt aus New York, bürgerlich Drew Lustman. Ich habe ihn schon so oft gespielt, auch immer seinen bürgerlichen Namen genannt. Tu es an dieser Stelle trotzdem. Der amtliche Name, den es sich zu merken gilt, aus meiner Sicht Faulty DL. Zuletzt noch mit einem wunderschön getakteten Track gespielt, der im Remix von Jamie XX auch daher kommt. Hier ein Titel von seinem neuen Album, das heißt You Stand Uncertain und erscheint im März, wobei ich das ganz konkrete Datum nicht habe. Es kann der 1. sein, möglicherweise auch der 31. Das muss ich noch, jetzt hätte ich fast eruieren gesagt, ich mag dieses Wort nicht, das muss ich noch, bleiben wir schon, recherchieren. Faulty DL, gerade gehört mit einem wunderbar verspielten Garage-Tune, wenn man so will, der heißt Brasil und featuret die Sängerin Lily McKenzie. Davor hat ein Mann sein Füllhorn an Nintendo-artigen perlenden Melodien über einen wunderschönen gleitenden Dubstep-Track ausgeschüttet, der hört auf den Namen Khan. Das ist natürlich nicht der ehemalige deutsche Torwart, der in diesen Wochen immer so etwas süß-sauer erklären muss, warum denn nun höchstwahrscheinlich Borussia Dortmund deutscher Meister wird und nicht seine Bayern aus München, wie ich heute in später Nacht noch, man kann ja die späte ZDF-Sportsendung auch viel, viel später noch sehen, auf Dreisat einmal mehr mir genüsslich reingepfiffen habe, sein Gesicht zu studieren. Es ist dann immer ein Hochgenuss. Es ist, wie gesagt, nicht der Oliver. Es ist der Khan aus Bristol, den ich hier gespielt habe mit Like We Used vor Faulty DL. Jetzt ist das Ganze schon wieder viel länger geworden, als ich es beabsichtigt hatte. Bitte seht mir das nach. Hier kommt Morlin. Wir nähern uns dann auch so ein bisschen dem Underground, Dubstep Underground, um einen Mann, der, wenn wir in 50 Jahren über Dubstep reden werden, dann wird dieser Mann bei mir immer noch in den Top 10 sein mit seiner lakonischen, minimalistischen Art. Ich rede von Cyrus, der uns im Verlauf der nächsten Minute mit einem neuen Titel über den Weg laufen wird. Zunächst kommt aber nach Morlin hier Pangea und dann Cyrus. So, jetzt bin ich wirklich ruhig. We'll be right back. 4, Pangea hier mit einem fantastischen Track mit wobbelndem Bass, Won't Hurt heißt der und findet sich auf seiner aktuellen 12er Inner Days, die er wie auch zum Beispiel Leute wie der Ramadan Man, wie Untold oder auch der gehypte James Blake auf einem im englischen Leeds ansässigen Label veröffentlicht hat, das ich hier gerne auch mal wieder nenne, Hassle Audio, gewissermaßen so eine Brutstätte für Querdenker. Pangea und hier der angekündigte Cyrus mit einer großartigen Nummer, dem Manhattan Blues. Es gibt einen Genrebegriff, der hier und da immer mal wieder auftaucht, versucht wird, umschrieben zu werden und mit dem die beteiligten Bands und Artists natürlich schon längst, zumindest teilweise wieder unglücklich sind. Witch House heißt dieses Genre, das mit Elementen aus Gothic, Hip-Hop, Dubstep, vielen Pitch-Effekten und auch so pastoralen Gesängen daherkommt, wie wir, oder Stimmen, wie wir das hier gerade gehört haben. Eine sehr im Grunde geheimnisvoll angelegte Musik, zu der ich jetzt einfach auch mal diesen absolut jungen Kerl aus New York zählen würde, den wir hier gerade gehört haben. Er heißt Alec Kuhn, nennt sich Balaam Akab und hat soeben eine EP mit 5 Tracks veröffentlicht, die ich aber ausgesprochen gelungen finde. Sie erscheint auf einem Label, nämlich Triangle, das in seiner Existenz noch relativ jung ist, das zum Beispiel auch einen Artist beherbergt, über den ich persönlich immer noch nicht so recht viel weiß. Im letzten Jahr sehr häufig gespielt, mit den insgesamt 5 O's in wahlweise kleiner oder großer Schreibweise hintereinander gesetzt, von denen ich mittlerweile weiß, dass sich das ganze 5-fache O schlicht und ergreifend O nennt. Aber wir reden hier nicht über O, sondern über Balaam Akab und einen der insgesamt 5 Tracks aus seiner Sea Birds betitelten EP Regret Making Mistakes. Davor dieser großartige Mann Cyrus, dessen Titel wirklich so wunderbar lakonisch sind, auch wenn er ebenso Dub-Chords, zumindest in der ersten Hälfte seines Tracks, benutzt hat. Am Ende war das wieder dieses Brett aus entzerrten Beats und Bass, bei dem ich immer denken muss an die frühen Tage von Dubstep, als ich auf dem Clip-Kanal YouTube mal so ein leicht satirisch angefertigtes Video sah mit Knetfiguren. Da war eine riesengroße Halle zu sehen, ein DJ-Pult, hinter der so ein Männchen stand, mit ein Knetfiguren-Männchen, mit, das nur den Kopf so ganz langsam bewegte. Und in der großen Halle standen verstreut, so geschätzt aus meiner Erinnerung, 8 bis 10 weitere Knetmännchen, die da still auf ihrer Stelle standen und nichts weiter taten, als in unendlicher Langsamkeit den Kopf nach unten und nach oben zu bewegen. Also dieses, dieses meditative, völlig schwerelose Tanzen, das ist so ein Bild, das ich mit den Aufnahmen von Cyrus verbinde, den wir eben gehört haben. Ein Mann aus Regensburg, der die Glocken des dortigen Doms mitsamt seiner Nummer, in der sie auftauchten, schon zum Papst nach Rom geschickt hat und von dort auch eine freundliche Antwort erhielt. Markus Gündner steckt hinter dem Projekt Stairway und wir hören hier den Titel Learn How to Love Me im Ozunlade Remix. We'll be right back. Eins Live hier, das war eben nur die halbe Wahrheit. Stare Away ist nicht nur das Projekt von Markus Gündner, den Namen habe ich unterschlagen, sondern auch von Markus Bartje, dem die Stimme gehört, die hier immer mal auftaucht. Und der an sich zu der, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in Hamburg beheimateten Band La Grande Illusion zählt, gehört bzw. ihr als Sänger vorsteht. Oh ja. Hier kommt Scuba. Neuer Track von ihm. Loss. Und weil der gerade ist, also straight, nennt Scuba sich nicht Scuba, sondern SCB. Das ist sein Pseudonym für die Tracks mit der sogenannten geraden Bassdrum. SCB, also hier mit dem Little Loss. Live. 4. Ich möchte zunächst weitermachen hier mit einem Titel aus dem neuen Album und gleichzeitig seinem letzten von Mike Skinner alias The Streets. Dieses Album heißt Computers and Blues und hat wieder diesen unschlagbaren Humor. Natürlich nicht in jedem Track. Skinner kann durchaus auch nachdenklich sein, aber in diesem zum Beispiel Without Thinking, also ohne überhaupt nachzudenken, da geht es unter anderem darum, wenn ich den Text richtig verfolgt habe, einfach vor die Tür zu gehen, so zu schlendern und nicht groß nachzudenken, wo man nun letztendlich sein Bier trinkt. Feststeht, irgendwo wird man es schon kriegen. Without Thinking, hier ist The Streets. Danach hören wir den vielleicht verrücktesten Beatmaker oder einen der verrücktesten aus England, Bullion, der vor seinem Debütalbum steht. You Drive Me to Plastic wird das heißen. Da gibt's vorab eine Auskopplung, die ich dann schon mal gleich hier spielen möchte. With one eye open, sometimes I might close them, but if immediate action is required, I'm fucking loaded. I know my exit strategies, and I never plan anything, so in 15 minutes I can be absolutely anywhere within radio contact. But once I'm on point and the contacts are noisy, we go dark. 'Cause life moves pretty slow. If you don't even show up for the show, you might never know. I'll go out without a blink, out without a blink. I'll go downtown without thinking and shout over a drink. I'll go out without a blink, out without a blink. I'll go downtown without thinking and shout over a drink. All the people in the place, all the people in the place. Any hesitation, anything tying you to the bed where you sleep, you're dead on your feet. There's nothing on my person but money in a shirt in case any unexpected fun shit should occur, where I have to think on my feet and plan it on my own, hand to hand solo, or tab it back home. 'Cause life moves pretty slow. If you don't even show up for the show, you might never know. I'll go out without a blink, out without a blink. I'll go downtown without thinking and shout over a drink. I'll go out without a blink, out without a blink. I'll go downtown without thinking and shout over a drink. All the people in the place, all the people in the place. Take time in any new environment to relax, but if fenced in advance, the best defense is attack. Piss poor planning precedes any proper party, where you don't know you're out till you're shouting. Don't hang back like a bore, bags packed by the door, rags in a black backpack and a dashed in passport. 'Cause life moves pretty slow. If you don't even show up for the show, you might never know. I'll go out without a blink, out without a blink. I'll go downtown without thinking and shout over a drink. I'll go out without a blink, out without a blink. I'll go downtown without thinking and shout over a drink. All the people in the place, all the people in the place. I'll go out without a blink, out without a blink. I'll go downtown without thinking and shout over a drink. I'll go out without a blink, out without a blink. I'll go downtown without thinking and shout over a drink. We'll be right back.

Show the pussy on world star. Yo, call Lil C, set up, come up right now. Money, girl. She got drunk, show the pussy on world star. Money, girl. Money, she got drunk, show the pussy on world star. Girl. Money, girl. She got drunk, show the pussy on world star. Money, girl. Money, girl. She got drunk, show the pussy on world star. Money, girl. Money, girl. She got drunk, show the pussy on world star. Money, money. Take it off, money. This party girl. Take it off, girl. She got drunk, show the pussy on world star. Money, money, girl. She got drunk, show the pussy on world. Money, money, girl. She got drunk, show the pussy on world. Money, money, girl. Vor wenigen Tagen hat diese Band ihr Album 0001 veröffentlicht. Die Gruppe selber kommt aus Malmö in Schweden, heißt This Is Hate und liefert möglichen Kritikern alle nur denkbare Munition, um sie gegebenenfalls des Plagiats zu bezichtigen. Das sage ich nicht, weil dieser Plagiatsbegriff immer noch in aller Munde ist, sondern weil das wirklich so sein könnte. Viele rhythmische Passagen mit Snare, Bassdrum, Hi-Hat und einer Bassline, die einmal mehr an Bands wie zum Beispiel Radio 4 oder Rapture aus jüngerer Vergangenheit erinnert. Aber irgendwie findet die Band immer den Schlüssel, dass zumindest von meiner Seite aus dieser Plagiatsvorwurf unterbleibt. Aus meiner Sicht kann man sich das wirklich gut anhören. Und sei es, dass sie hier in diesem überlangen Track am Ende in eine Space-Rock-Orgie driften. Die nächste Band spielt am 17. März im Gebäude 9. Sie kommt aus Australien, heißt Cut Copy, ihr Album Sonoscope. Please, please, please, won't you give your love to me? 1 Live 4. Ich muss gestehen, in einer, sagen wir, einstündigen Musiksendung hätte ich mir diesen in Summe 15 Minuten langen Track womöglich verkniffen. Aber ich denke, hier kann ich so etwas mal spielen, wenngleich ich schon glaube, dass die Geister sich an diesem Titel, der scheinbar endlos zum Ende hin in kosmische Dimensionen driftet, sich den kosmischen Kurieren gewissermaßen nähert, die insbesondere in den 70er Jahren die deutsche Musikszene bevölkert haben. Wo war ich angefangen mit dem Satz? Verdammt nochmal! Also, jetzt haben wir es gehört. Cut Copy, australische Band, die in den USA ausgesprochen viele Erfolge hat, sowohl live wie auch in den Kritiken. Ich bin mir einfach noch nicht so ganz sicher, aber ich höre es mir gerne an, also kann es nicht so ganz schlecht sein. Sonoscope heißt das Album, aus dem ich diesen Titel spiele, mit dem bezeichnenden Namen oder Titel auch Sun God, also Sonne God. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal weitermachen mit einem Album, das ich schon weit vor Veröffentlichung gespielt habe. Die Quittung kam gewissermaßen auf dem Fuße. Als es nämlich dann veröffentlicht wurde, habe ich ein bisschen geschlafen. Es ist jetzt schon 10, 12 Tage draußen. Die Rede ist von dem Kölner Duo Kid Builders und ihrem neuen Album You Trashed My Mind. Thank you. Maybe one day when no one is around and you are tired of playing the clown, I will shoot you down. I will shoot you down. Das sind ein Duo aus Köln, dessen Musik, und sie machen schon lange Musik, haben auf zahlreichen Labels veröffentlicht. Viele ihrer Tracks, ist jetzt keine Übertreibung, befanden sich in den Händen vieler prominenter DJs, DJ Hell zum Beispiel, Andrew Weatherall, viele, viele andere mehr. Als Elektro-Duo beschrieben, aber mit diesem neuen Album You Trashed My Mind gehen sie für meinen Geschmack nicht neue Wege, aber sie suchen so hier und da neues Terrain, könnte man vielleicht sagen. Die Stücke verströmen eine angenehme, für mich angenehme Unruhe, Dynamik, viele synkopische Beats, hart pluckernder Elektro, manchmal auch Ausschläge in Richtung Punk, New Wave sogar, als Kontrast immer so ein bisschen die elegische Stimme der Sängerin Ripley, der Produzent heißt Benway, bürgerlich Bernhard und Cordula. Ein angenehmes, ein spannendes Album ist das, finde ich, von den Kid Builders. Sag nochmal den Titel: You Trashed My Mind. Auf dem Cover sieht man zahllose elektronische Geräte der Jetzt- und der Neuzeit, Uhren, Kommunikationsgeräte, so in einem riesen Batzen zusammengedrängt, und irgendwo dazwischen das Antlitz einer Frau, die sich nicht ganz sicher zu sein scheint, ob all diese Geräte auf sie wie eine Art von Sucht wirken oder möglicherweise wie eine Bedrohung. Kid Builders. Ich möchte gerne etwas ganz anderes spielen. Ein Duo aus Dänemark. Darkness Falls heißt das. So heißt auch die EP, aus der ich hier den Titel spiele: Noise on the Line. if someone comes and asks you for a kiss? And should I be scared when you go out at night, my mind run wild? And lay me down. 4. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass ich mich hier ganz langsam einmischen muss, während die letzten Takte hier laufen des irischen Duos Bone aus dieser wirklich überragenden EP mit dem etwas kurios anmutenden Namen The TP EP. Von mir aus könnten wir gerne in diesem Groove weitermachen bis zum Hellwerden. Wir würden Hope Sandoval streifen, Nico, Velvet Underground, und wenn es dann endlich hell wird, wären wir vermutlich bei Lee Hazelwood und Nancy Sinatra. Aber ich habe Hunger, Durst, Zeitung brauche ich auch, und andere wollen ja auch zu ihrem Recht kommen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute, eine schöne, angenehme Woche. Mein Name ist Klaus Vier. Bis hoffentlich und gegebenenfalls dann am nächsten Sonntag. Ciao. Die letzten Takte von Stranded Horse, das ist der Franzose Jan Tambour. Jump from he knows where, now its claws are shining bare. I have thrown into the well a rusty token. Now it's crimson, waters run through drains everywhere, dying blue, green, red, the sulky mansions. When the pastels froze, they made up the sullen coast, and the shoreline it withdrew in anger. Right. whether it stills or hits, I think I'll go ahead and slide down the silvery blue. And then in painful strides with the stream, I'll collide and reverse the tide and conquer.